Zeit, ja genauso muss das sein. Doch hänge nur zu Hause, bin am Batzen, geh nur raus, um zu verteilen. Er macht ausladende Aussagen, worauf warten? Ich komm vorbei und hau ihm eine rein. Alles, was ich wollte, war ein Bandsender einfach. Nein, alles, was ich wollte, war eine Gottverdammte einfach. Wer hat so viel, wer macht so viel Geld in meinem Alter? Es werden die heftigsten Viper geklärt im Vorbeifahren. Durch den Dreck von meinen Ex hab jeder Macker erkennt uns. Stampen, schreiben, dieser Motherfucker gefällt uns. Die Macker rauch hängt los und die Akte ist endlos. Weil meine ganze Bande macht die Patte mit Endgruß. Ich trag den Nike-Anzug und den Haifisch dazu. Wieg exakt 1000 Gramm und dann schweiß ich das zu. Eine Fahrt durch die Nacht mit der Felge auf Hochglanz. Gebracht wird die Fracht in nem älteren Toyota. Schnell mit der Mofa, etwas Coca. An jeder Ecke gibt's hier jemand, der sein Geld mit Obst macht. Ey, du erkennst den Sound, wenn ich komme. Ey, besser du stehst auf, wenn ich komme. Eines Tages hängt mein Arsch auf einer Yacht. Gucke mal, der Benz und die Rolex sind bezahlt. Ich trag nur TNs, über 160 Paar. Alles läuft perfekt, komm vor Lachen nicht ins Schlaf. Ha! Und zeigt Präsenz, Breitreifen Daimler Benz. Kick aufs Pedal mit brandneuen Nike TNs. Zeigt das Geld mit paar 100 Gramm die Runden fahren. Denn der Kundenstamm ruft alle 10 Sekunden an. Kohle machen, große Batzen in den Hosentaschen. Immer 100 pro Risiko wie beim Pokerabend. Zivilverfahren, schiefe Bahn, Kokernasen. Vor der Tür, Zivilwander, die Fotos machen. Sie wollen mich anklagen, meine Handys anzapfen. Denn Geschäfte werden abgewickelt, so wie Bandagen. 600 Wattlampen, Hanfpflanzen anpflanzen. Goldketten, Goldplatten, Johnny's dick wie Tanz. 187, besser merkt ihr diese Zahl. Siehst mich auf der Bühne, denkst dir, der ist nicht normal. Immer voll Karacho mit 200 auf dem Tacho. Kauf mir 20 Gramm Gelato, was ich auch während der Fahrt. In der Tasche 20.000, wie sind das? Geschäfte müssen laufen, wir besaufen uns im Park. Rappe über Mutter, ficken, lande in den Charts. Digga, deutscher Rap ist tot, aber wir tanzen auf sein Grab. Homies, Sucuk in die Pfanne, alles klar. Guck, die Rolex, die ich trage, ist schon lange nicht mehr Stahl. Ein ganzes Zimmer in der Wohnung nur für Haifisch-Snacks. Und das Obst hat wieder eingeschweißt, weiß Bescheid. Wenn ich mir am Steiner mein paar Fleischstücke reindrücke, sei dir sicher, ich trag zwei frische Haifische. Eltern, beide reich und die Kleine wohnt in Eimsbüttel. Sammel ein paar Eindrücke, während ich ihn reindrücke. Auf einmal Star und zwar international. Denk mir nur so, ja, mein Kindheitstraum wird wahr. Und wär ich du, dann wär ich immer für mich da. Faule Schlampe, geh zum Sport und mach dein Hintern mal zum Arsch. Bones, Air Max, wer ist Millionär jetzt? Immer noch aus Hamburg West, der wie Stress, wir klären es. Ruf die Polizei, doch die bleibst du liegen. Es ist 187, weil wir Haifische lieben.